wäre nicht, wenn mein Ried dir gefällt. Der richtige Augenblick, der kehrt sonst nie mehr zurück. Und darum sing und tanz mit mir. Willst du gerne wissen, was die Zukunft dir noch bringt? Dort steht's in den Sternen, dass es Glück uns beiden winkt. Sing mit mir, lach mit mir, tanz mit mir in das Glück. Wir pfeifen auf die Welt, tun, was uns gefällt. Und darum sag ich dir, sing mit mir. Glück uns beiden bringt. Sing